Mensch, tritt drinnen die Pedale, immer rund ums Holzovale. Hey, hey, hey, hey, hey. Bohlen splittern, Reifen platzen, drei Musikkapellen jatzen. Hey, hey, hey, hey, hey. Cocktailsäufer, Wurschverkäufer, alle brüllen um die Wette. Räder fallen, Fahrer knallen mit der Nase aufs Parkette. Das ist das Sechstage-Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett. Sechs Tage im Kreis, immer rundherum. Kein Sterblicher weiß, warum, nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit. Hey! Sechs Tage im Kreis und kein einziger weiß, warum. Mensch, sie jagen um die Runden 145 Stunden. Hey, hey, hey, hey, hey. 7000 Menschen rasen, brüllen, toben in Ekstasen. Hey, hey, hey, hey, hey. Weiber raufen, Fahrer kaufen sich den Sieg auf alle Fälle. Alle trampeln, alle strampeln, alle treten auf der Stelle. Das ist das Sechstage-Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett. Sechs Tage im Kreis, immer rundherum. Kein Sterblicher weiß, warum, nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit. Hey! Sechs Tage im Kreis und kein einziger weiß, warum. Mensch, so ist das ganze Leben, alle wollen nach vorne streben. Hey, hey, hey, hey, hey. Erst am Schluss, da dämmert's leise, Mensch, wir fahren bloß im Kreise. Hey, hey, hey, hey, hey. Und der Erste denkste wärste und du strampelst ohne Pause. Und dann siehste, letzter biste und dann wankste bleich nach Hause. Ganz wie beim Sechstage-Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett. Sechs Tage im Kreis, immer rundherum. Kein Sterblicher weiß, warum, nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Und kein einziger weiß, warum.